Hallo und herzlich willkommen zum 27. Conancast. Heute haben wir mal wieder ein bisschen mehr News als sonst für euch parat. Und ja, mit dabei ist heute auch der Christian. Hi. Ja, und dann würde ich sagen, fange ich gleich mal an mit den News aus dem Forum bei uns und aus dem Wiki. Da ist natürlich zuerst zu erwähnen, dass wir ein neues Forum bekommen haben, beziehungsweise ein Update auf eine neue Version. Und ja, ihr könnt mal reingucken, detectivecon-wiki.com, da sind jetzt ein paar neue Funktionen und sieht auch schick aus im tollen Winterdesign. Und ja, dann gehe ich mal zum Wiki über. Da startet im Anfang Dezember, im ersten Wochenende, das Qualitätsoffensiven-Wochenende, wo ihr alle mitmachen könnt, wenn ihr wollt. Und ja, da werden halt versucht, verschiedene Wiki-Artikel qualitativ zu verbessern, um halt, ja, mehr Informationen im Wiki bereitstellen zu können. Und das findet dann halt am ersten Wochenende im Dezember statt und ihr könnt euch da anmelden und mitmachen. So, genauso wie ich da auch mitmachen werde. Also ich habe da auch schon konkrete Pläne, aber das sage ich jetzt hier nicht, damit mir das auch niemand wegnimmt. Und naja, dann werden im Wiki auch noch neue Tabellen derzeit eingeführt. Ich glaube, wir sind jetzt gerade da rein zu basteln und ich nehme jetzt gerade hier zwischendrin mal schnell den Conancast auf. Ja, wenn ihr dann in einer Woche oder so nochmal nachschaut, dann werdet ihr die neuen Tabellen auch schon sehen und ich hoffe mal, dass dann auch alles wieder so im Lot ist, wie es jetzt gerade ist. Ja, soweit zum Wiki und zum Forum. Zum Newsblog gibt es nichts zu sagen. Zum Conancast, den nehmen wir jetzt gerade auf. Ja, ich würde mal sagen, machst du weiter, Christian, mit den Anime in Deutschland und Japan. Jupp, da gibt's ja einiges zu feiern für uns, weil Pokido hat auf Facebook eine Aktion gestartet eben. Und wenn die 5555 Fans erreichen, dann gibt's neue Conan-Folgen ab dem 1. Januar. Also ziemlich Grund zum Feiern für die Fans des deutschen Animes. Und ja, die 5555 Fans haben nicht lange auf sich warten lassen, sondern die sind jetzt schon erreicht und wir haben noch glatte circa eineinhalb Monate Zeit, diese Fananzahl zu erreichen. Also Ziel locker erreicht, würde ich mal sagen. Und ja, diese News hat natürlich ganz schnell die Runde gemacht und Philipp hat es ja auch sehr schnell verbreitet. Ja, ich meine, es ist unglaublich, dass wir jetzt schon bei 5800 Fans sind derzeit und wir haben es, glaube ich, nach 5 Tagen schon erreicht, dass wir da alle 5555 Fans zusammen hatten. Ich glaube, wenn man das so normal weitergerechnet hätte, also der Account besteht seit April 2010, wenn man das so normal weitergerechnet hätte, hätten wir es nicht geschafft. Also da wären wir, glaube ich, bei 5000 irgendwo stehen geblieben. Also sind dann 500 extra Fans praktisch reingekommen, müssten. Aber wir haben jetzt noch anderthalb Monate mehr Zeit, also das ist schon unglaublich. Und da auch ein großes Dankeschön natürlich an alle Detective Conan Fans, die uns unterstützt haben. Oder alle Leute überhaupt, die uns unterstützt haben. Und ja, dann kommen jetzt auch schon die neuen Folgen oder besser gesagt Filme im Januar, oder Christian? Ja, genau. Also und dann die News, also diese News jetzt, die ist jetzt nicht offiziell von Pokido, habe ich die bekommen, sondern manime.de hat geschrieben, dass eben 13 neue Filme, also 13 Conan-Filme im TV laufen werden, also alle 13, die bis jetzt von Kase veröffentlicht wurden auf DVDs. Und diese laufen dann im Januar auf RTL 2 und zwar gestückelt immer 2 Parts und jeden Tag eben ein Part. So sollte das dann eben 26 Tage lang dauern, 26 Werktage. Und ja, da gibt's viel Grund zu feiern, aber ich schätze mal, dann werden eben die Episoden von Conan erst danach anfangen, schätze ich einfach mal. Falls man diese News Glauben schenken mag, weil Pokido selber hat es natürlich noch nicht gesagt, dass die Filme wirklich laufen. Also ich halte es jetzt erstmal für ein Gerücht. Naja, also M-Anime hat geschrieben, dass sie Kontakte zum PR-Sprecher von RTL 2 haben, also Frank Nette ist das. Und also ich glaube dem jetzt schon so ein bisschen, aber ich finde es natürlich schade, dass die ganzen Filme da alle kommen. Das sind einfach nur, wie ich schon so oft erwähnte, langzogene Filler und ich brauche die auch nicht unbedingt anzusehen, weil ich die auch alle schon hier im Regal stehen habe. Also, naja, ist zwar schön für alle, die auch mal gerne die Filme sehen wollen, aber dann noch gestückelt und wahrscheinlich auch noch geschnitten und was weiß ich was. Da muss ich erstmal gucken, ob das überhaupt so gut ankommt. Zumal ich ja sowieso sehr skeptisch bin, was sie denn damit machen mit dem Blut und so. Also das könnte ja schon mal so ein Vorspann sein, praktisch für die nächsten Folgen, die dann wahrscheinlich im Februar oder so folgen werden. Ob dann da auch wieder so geschnitten wird, dann braucht man sich die neuen Folgen wahrscheinlich auch gar nicht erst anzugucken. Also ich bin mal gespannt, was da passiert. Ja, das ist eben die Kritik, die man von manchen Fans dann kommt. Das ist eben das gleiche Problem bei neuen Folgen. Wie stark geschnitten würde es sein? Würde es überhaupt geschnitten sein? Ich schätze mal schon, so wie man Bushido kennt. Ja, das sind viele sehr skeptisch und. Aber ich freue mich jetzt erstmal und ich glaube, die meisten freuen sich jetzt auch erstmal, dass von Conan mal wieder was Neues gibt und wir als Conan Cast und das ganze Wiki, Forum, Newsblog und so weiter, die werden natürlich, schätze ich mal, auch davon profitieren, dass das Conan wieder nach Deutschland kommt und eben die Bukito-Zuschauer alle anspricht und wir deswegen mehr Besucher kriegen. Ja, ich kann auch noch mal sagen, auf jeden Fall einschalten, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, denn hohe Einschaltquoten sind natürlich immer gut. Denn wenn der von hohe Einschaltquoten hat, dann überlegt sich MyPokito auch dreimal, ob sie das dann wieder aus dem Programm rausnehmen. Also, auch wenn ihr das vielleicht nicht mögt, solltet ihr vielleicht trotzdem einschalten oder euch das mal angucken. Genau, so sehe ich es auch. Oder dann kommen wahrscheinlich wieder so Klingeltonwerbungen zwischendurch. Oder so, hol dir Coinen als Bild auf dein Handy, dann müsst ihr euch natürlich das Ganze gleich runterladen. Natürlich. Naja, okay, dann mache ich mal weiter mit den Anime in Japan. Und zwar, wie angekündigt, ist jetzt die Mystery Tour abgeschlossen seit der letzten Woche. Mit der Episode 595 wurde die dann abgeschlossen, war ja zweiteiliger Filler dann, der einmal im Jahr ist. Und zwar sind da Kokoro, Ran und Conan nach Hiroshima. Und ja, die haben eben so eine TV-Sendung gedreht, da war so ein Kamerateam dabei und hat eben Kokoro ein bisschen auf der Tour durch Hiroshima begleitet. Und da hat Kokoro eben die Köstlichkeiten und Attraktionen in Hiroshima mal alles ausprobiert und sich den Magen vollgeschlagen. Wie man ihn eben kennt, hat er alles genossen. Und das Ganze ist dann begleitet man von ein paar mysteriösen Aktionen oder mysteriösen Dingen. Wie zum Beispiel, hat ganz harmlos angefangen. Zum Beispiel war dann Salz in einem Getränk drin von einem Teammitglied, von einem Teammitglied dieser Kameraleute eben. Da war es eben Salz im Getränk und ja, also so mysteriöse Vorfälle. Und das Ganze hat sich dann gesteigert eben bis zu wirklichen, zu einem Mordanschlag und dann einem Mord. Und es gibt da einen schwer Verdächtigen. Und zwar ein Bruder also der Bruder von einem Teammitglied. Und dieser ist nämlich seit einiger Zeit verschwunden und untersucht eben den Mord seiner Eltern. Und irgendwie scheint dann Zusammenhang eben zu sein und das ist eben der einzige Verdächtige, der da so erstmal auftaucht. Und dann eben in der letzten Episode wird dann das Ganze aufgedeckt und der Mörder wird durch eine Falle enttarnt. Und ja, das war dann die Mystery Tour in diesem Jahr und ich denke mal, also wir bewerten das Ganze ja immer und ich würde dem Ganzen jetzt erstmal 3,5 Sterne geben, ja, ich kann mich immer nie auf ganze Sterne einigen. Und ja, es ist ein ganz ordentlicher Filler, aber es ist natürlich keine super Episode. Dann schaue ich mal, ob Philipp auch eine Meinung dazu hat, weil du hast ja auch die erste Episode davon geguckt. Ja, ich habe leider bisher nur die erste Episode davon gesehen, aber ich war auch schon ganz angetan. Also ich fand die Mystery Tour deutlich besser als die von 2008 und 2009. Also richtig klasse und ich kann da auch schon 4 Sterne geben oder Detective Boys Abzeichen. Ja, das ist eigentlich der beste Filler im ganzen Jahr immer und ich freue mich auch schon auf 2011, was sie sich da wieder ausdenken. Hoffentlich keine Entführung wieder wie in den letzten beiden Jahren, sondern auch mal ja, dieses Jahr war es schon was Neues mit dem Mord, glaube ich. Ich glaube, bei mir war noch gar kein Mord, also. Kommt schon in der nächsten Episode von dir. Ja, okay, dann bin ich ja noch mal gespannt, was dann da passiert. Also, ja. Wie gesagt, ich freue mich auf 2011 und gebe der Mystery Tour von 2010 einfach mal 4 Detective Boys Abzeichen. Hast du noch was zu sagen zum Manga in Japan oder in Deutschland? Ja. Also in Japan, also in Deutschland passiert ja derzeit nichts. Da wurde ja jetzt erst angekündigt, dass Band 69 und 70 im Juni und im September 2011 erscheinen, also lange hin. Wir deutschen Fans müssen leider noch lange warten. Im Dezember erscheint ja erstmal Band 68, dann 6 Monate warten. In Japan geht's natürlich weiter mit dem Manga. Da erschien ja neulich erst Kapitel 756 mit dem neuen Fall. Wir hatten ja schon alle kräftig spekuliert im letzten News-Podcast. Jetzt geht es tatsächlich wieder los mit Ran und Sonoko und es gibt einen Zombie-Fall und wahrscheinlich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ich habe es noch nicht gelesen, sondern nur angeguckt. Es geht, glaube ich, um ein Theaterstück, wo Zombies auftauchen und dann wird da ein Zombie aufgeschnitten und das klingt alles, es sieht alles so nach Theater, sieht alles so theatermäßig aus, aber dann entdeckt Conan, dass der doch in wirklich gestorben ist und es geht dann natürlich irgendwie, ich weiß nicht, ob der da umgebracht wurde oder ob das Massenmord war, dass da 5 Täter den einen umgebracht haben, weil da standen schon so mehrere Leute außen rum. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht und ich bin eigentlich sehr enttäuscht von diesem Kapitel, weil der Subaru Oki einfach nicht auftaucht. Da sieht man ihn nach einem Jahr, Kapitel 704 war das letzte Mal, das sind ja schon 50 Kapitel her, also ein ganzes Jahr. Da sieht man ihn einmal wieder am Ende eines Falls und dann geht es nicht mit ihm weiter, also ich weiß nicht, das gefällt mir nicht so sehr. Also ich gebe dem ganzen Fall einfach, darf ich 0 geben? Ein Detective Force Abzeichen. Also ich bin nicht der Zombie-Fan und muss mich da auch immer wieder an diesen einen Filler da erinnern. Ich glaube, Folge 582 war das, wo da irgendwas war, was ich aber noch nicht gesehen habe und auch nicht sehen will. Du meinst diesen Zombie-Filler da, den ich gar nicht richtig durchgesprochen habe mal. Ja, genau, der war das. So, vergleichst du es jetzt mit dem Kapitel? Okay. Mal, dass Auch dann noch was spannend. Gutes kommt. Sonst sieht das echt schlecht aus. Also, naja. Ich will auch nichts weiter zu Okay. sagen. Dann kommen in den nächsten Wochen ja die nächsten Kapitel noch dazu. Und ja, dann ist in Japan natürlich noch Band 70 erschienen, also am 18. November. Und wieder 11 neue Kapitel. Ja, es geht mal wieder um Kaito Kid, dann um den langen Fall mit dem Dämonenhund. Und es gibt noch natürlich noch das Ende des letzten Falls aus Band 69. Ja, hinten drauf soll Shintaro Shaki sein, oder wie er heißt, der Polizeiinspektor. Derzeit ist noch nicht so viel über den Band bekannt und ja, ich hoffe mal, dass er dann auch in den nächsten Minuten, nee, nicht Minuten, sondern Tagen oder Wochen mal ein paar Informationen kommen. Der Band kommt ja erst im September 2011 hier auch in Deutschland raus, wie ich eingangs erwähnte. Ja, soweit dann zum Manga in Japan und ich würde sagen, dann sind wir auch schon wieder am Ende des News-Podcasts für diese Woche angekommen. Also es sind ja ziemlich interessante News und wir werden mal gucken, was dann sich in den nächsten Wochen dazu entwickelt und euch dann natürlich auch auf dem Laufenden halten. Und ja, ich würde einfach mal sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.